1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heißt Autos. Ich möchte gerne mit euch rund um das Thema Autos reden. Was ist euch mit oder wegen eines Autos schon passiert? Liebt ihr vielleicht euer Auto mehr als eure Freundin? Oder umgekehrt, vielleicht liebt ihr euer Auto mehr als euren Freund? Kann ja auch sein. Oder was habt ihr in einem Auto schon alles erlebt? Seid ihr vielleicht Autohasser? Wenn ja, warum? Und habt ihr ein spezielles Traumauto und wollt mir davon erzählen? Ich bin sehr gespannt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Autos, unser Thema heute Nacht, und ich bin verbunden jetzt als ersten Anrufer mit Fabian, und Fabian ist 34. Hallo Fabian. Ja, hallo lieber Domian, grüße dich. Hallo Fabian. Erstmal einen wunderschönen guten Abend. Und freue mich natürlich, dass ich heute bei dir dran bin. Ja, ja, und Thema Autos. Zum Thema Autos, ich hatte das gestern gehört und mir kam dann natürlich sofort der Gedanke, weil mein Auto also nicht ganz unschuldig daran ist, dass ich jetzt im Juni Vater werde. Dass du Vater wirst? Dass ich Vater werde, genau. Also in dem Auto ist sozusagen meine Tochter entstanden, die jetzt im Juni auf die Welt kommen wird. Das ist ja schön. Du bist sicher, dass es genau da passiert ist, im Auto? Ja, ganz sicher, ganz sicher. In was für einem Auto? Das ist also ein BMW, also mit ausreichendem Platz auch. Ja, entsprechend. Dreier, und, Fünfer? Ein Siebener. Siebener? Das ist natürlich ein fettes Teil. Ja, durchaus. Da also, kann man es sich bequem machen in dem Auto. Richtig, genau, mit dem entsprechenden technischen Rundumprogramm, ja, durchaus. Genau. Gute Musik? Genau. Gute Atmosphäre? Durchaus, ja. Wo hat das Auto während des Zeugungsaktes gestanden? Ganz profan auf einem Parkplatz in der Nähe von München. Ich muss dazu sagen, ich hatte also meine jetzige Freundin eben also ganz klassisch über das Internet kennengelernt. Mittlerweile kann man ja sagen, dass es eigentlich ein klassischer Weg ist. Und mittlerweile, ja. Mittlerweile schon. Ja. Sie war damals noch nicht meine Freundin, hatte sie da also nach diesem Abend auch aus den Augen verloren. Wir sind also, wie man so schön sagt, um die Ecken gezogen und hatten viel Spaß. Mhm. Und und dann bin ich in Urlaub gefahren zum Klettern nach Italien, nach Südtirol. Mhm. Und mich erreichte dann der Anruf so in circa 3000 Meter Höhe, dass ich dann Vater werde. Das war schon... Ich dachte eigentlich, da oben gibt es nur ein paar Bergdolen, aber keinen Empfang. Aber das, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du mit dieser Frau im Auto geschlafen hast? Naja, Domian, ich denke mir die Details, weiß ich, also... Naja, du hattest sie aus dem Internet kennengelernt. Genau. War das euer erster Kennenlernabend? Nein. Das war der zweite. Der zweite, ach so. Zweite, ja, genau. Aber also, wie komisch, warum fährt man dann auf einen Parkplatz und legt dort los? Also wir wollten natürlich nicht auf den Parkplatz fahren, um da jetzt loszulegen, sondern es war eigentlich, wir sind rumgefahren, wir sind von einer Party, wir sind noch was essen gegangen und sind rumgefahren und und manchmal kommt es dann zu Situationen, wo man sich dann besonders anziehend findet und dann seinen Spaß hat, und das war eben dann just in diesem Auto auf dem Parkplatz. Auf dem Parkplatz. Genau. Warum wurde überhaupt angehalten? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich wollte nicht, dass das Essen irgendwie auf den Ledersitzen landet. Also dann... das verstehe ich nicht. Ihr hattet euch was zu essen gekauft? Ja, genau. Die Fastfood-Kette würde ich jetzt nicht nennen. Und du mit deinem schicken 7er BMW wolltest natürlich vorsichtig sein, damit da nichts verplempert. Ich muss dazu sagen, ich liebe die Frauen mehr als mein Auto. Beziehungsweise ich liebe meine jetzige Freundin mehr als mein Auto. Natürlich. Ja, keine Frage. Aber keine Frage. Man kann ja doch ein bisschen aufpassen. Finde ich auch. Also wurde angehalten. Genau. Dann wurde erstmal schön lecker gegessen. Ja, durchaus. Ne? Durchaus. Genau. Und dann hatte der Spaß. Genau. Du warst dann zwischenzeitlich von dieser Frau wieder getrennt, sagst du? Ja, wir haben uns aus den Augen verloren. Hm? Und Also man kann es eigentlich so sagen, wir haben sozusagen das Dach gebaut und sind eigentlich ganz froh, dass das Fundament dann doch dazu passt, weil als ich dann den Anruf bekommen habe, das war natürlich schon eine sehr große Überraschung. Ich gehe mal davon aus, dass dich die Frau dann nicht mehr so sehr interessiert hat nach dieser Geschichte zunächst. Ich habe schon an sie gedacht, doch, durchaus. Aber du warst nicht groß verliebt. Schwere Frage. Also wie viel Zeit ist denn da vergangen zwischen dem Parkplatz und dem Anruf? Schon ein paar Wochen. Also ja, und da hattet ihr keinen Kontakt in dieser Zeit? Nein, gar keinen Kontakt. Und hättest du nochmal Kontakt mit ihr aufgenommen, wenn sie nun nicht schwanger geworden wäre? Das ist eine gute Frage. Ich würde fast sagen, nein. Also das war gar nicht mehr so in meiner Planung drin. Aber jetzt bist du verliebt in diese Frau? Ja, also bin ich sehr sogar. Also es war so eigentlich, ich würde sagen, dass die Gefühle, die damals natürlich schon bestanden, dass die, weil wir haben uns danach natürlich mehrmals getroffen, das ist eine feste Beziehung geworden und ich freue mich wahnsinnig auf das Kind. Das ist ja eine schöne Entwicklung der Geschichte. Das hätte ja. Also in den meisten Fällen ist es ja so, dass man dann irgendwie doch nichts voneinander wissen will. Ja, ich meine, man hört es ja bei dir jetzt auch in den Sendungen immer wieder, dass eben dann Mädchen oder Frauen anrufen und sagen, also mein Freund ist gar nicht begeistert davon oder der drängt mich sogar dazu, abzutreiben. Ja, was ich persönlich für eine ganz üble Sache ganz finde. Ganz üble, gar nichts ganz zu diskutieren. Ja. Also für mich stand von vornherein fest, dass ich dazu stehe. Und da stellt sich natürlich die Frage, wir erwachsene Männer fragen uns das und die erwachsenen Frauen auch, wieso habt ihr nicht verhütet? Ich würde es im Nachhinein fast als, ich meine, es ist leicht gesagt, aber fast schon wie eine schicksalhafte Begegnung so bezeichnen. Ich denke, es war teilweise, war schlicht und einfach von mir halt. Du wusstest nicht, ob die, du hast bestimmt nie mit der Frau gesprochen, ob sie die Pille nimmt. Nicht direkt, nein. Nee, nicht direkt. Und man hat auch nicht darüber gesprochen, ein Kondom zu benutzen. Man hat auch nicht darüber gesprochen. Man hat es dann einfach gemacht. Ja, genau. Genau. Neben dem der Vorsicht, dass man nicht schwanger wird, hat es ja nur auch noch den Sinn, dass man sich vor Krankheiten schützt. Durchaus, Julian, da gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist sicherlich ein Punkt, der im Nachhinein sicherlich auch kritikwürdig ist. Eine der vielen, vielen Fälle, wo das dann immer wieder mal so passiert. Ja, durchaus. Ja. Durchaus. Aber es ist gut gegangen, es ist sogar noch besser als gut gegangen. Ihr seid ein Paar mittlerweile und ihr freut euch auf das Kind. Also wir sind verlobt. Ja. Und wir freuen uns riesig auf das Kind. Also wie gesagt, es kommt jetzt Anfang Juni. Mhm. Und was wird? Was wird? Ein Mädchen. Ah ja. Genau, eine Hanna. Eine Hanna? Kann ich ja sagen. Ja. Und ich muss auch sagen, also vielleicht so als Quintessenz auch an all diejenigen, die vielleicht vor derselben Frage stehen und die sich vielleicht auch unsicher sind oder die geschockt sind, ich kann es eigentlich nur empfehlen, weil man wächst auch in die Rolle rein. Achso, ich dachte, du würdest es empfehlen, im Auto mal mit einer Frau schön zu schlafen. Naja, Domian, also schlecht war es ja nicht. Nein. Obwohl, trotz eines sehr großen Autos ist es ja doch ein bisschen unbequem. Gerade in den großen, fetten Autos ist so eine breite Mittelkonsole, da muss man dann irgendwie drüber klettern. Wie habt ihr das gemacht? Also diese Mittelkonsole ist ja zum einen relativ breit. Was das Ganze allerdings dann doch etwas bequemer macht wie eine sehr schmale Mittelkonsole. Ja. Und wie gesagt, vom Platz ist es wirklich kein Problem. Also die Mittelkonsole hat nicht gestört. Jetzt gerade, wie ich es mir so vorstelle, würde ich denken, die ist da so eine Blockade dazwischen. Nee, nicht unbedingt. Nein. Also man ist ja dann auf einer Seite und der Vorteil an der Mittelkonsole ist, man kann dann auch noch ein Getränk drauf abstellen. Natürlich. Ich habe gerade gedacht, das Kind kriegt jetzt irgendwie einen Autonamen. Mercedes zum Beispiel hätte sie heißen können, als Mädel. Ja, wir haben natürlich auch drüber nachgedacht, aber Mercedes ist, den Namen fanden wir nicht so schön. Aber als Ausgleich bekommt es dann ganz viel Spielzeug in Form von Autos. Das ist ja wirklich eine schöne Geschichte, wenn ihr dem Kind das später mal erzählt, wie es entstanden ist. Ist das schon, ihr könnt ja genau die Stelle ihr zeigen, hier an dieser Stelle bist du. Das können wir machen. Genau, da hat man dich hergestellt, ne? Genau, da hast du gezeugt worden. Das können wir machen. Super, auf jeden Fall. Super, also, schöne Geschichte. So, ihr seid verliebt, ihr seid verlobt und das heißt, ihr plant dann auch eine gemeinsame Zukunft und das ist alles so jetzt vorgesehen. Also ich werde jetzt auch in die Stadt umziehen. Mhm. Das geht also so von der beruflichen Seite. Und was machst du beruflich? Ich bin beruflich im Marketing zuständig als Berater. Ja. viele Unternehmen auch viel in Deutschland unterwegs. Mhm. Das ist eigentlich auch der Vorteil, dass man eigentlich nicht so jetzt nicht so standortverpflichtet ist oder standortbezogen ist. Und ja, und selbst meine Eltern wollen nachkommen. Ja. Beide Familien verstehen sich sehr, sehr gut. Und also eine richtig gute Geschichte. Besser hätte es nicht laufen können. Besser hätte es nicht laufen können. Ja, besser hätte es nicht laufen können. Dann wünschen wir deiner Freundin von hier aus natürlich alles Gute für die Geburt. Ja, und der Hanna alles Glück der Welt. Möge sie über 100 Jahre alt werden. Und vielleicht auch viel Spaß im Autofahren haben, je nachdem, wie die Autos sich dann in der Zukunft entwickeln werden. Entwickeln, genau. Ja. Ja, vielen Dank, Tomian. Fabian, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Autos. Und wenn ihr gerne mit mir über Autos reden wollt, was ihr mit einem Auto oder wegen einem Auto schon erlebt habt, vielleicht war es auch etwas sehr Trauriges, ein schwerer Unfall. Vielleicht seid ihr aber auch absolute Autonarren und sagt, das Auto geht mir über alles. Das ist irgendwie die erste Stelle in meinem Leben. Ich pump da mein ganzes Geld rein und meine ganze Freizeit. Vielleicht habt ihr aber auch ein ganz ausgefallenes Modell, ein Traumauto, wovon ihr träumt. Das fände ich interessant, wenn ihr mir das erzählen würdet. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Manfred, oh Manfred, 77, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Manfred, zum Thema Autos, du auch. Ja, mein Auto wird dieses Jahr 100. Nein! Ja. Was ist das für ein Auto? Ein T-Ford. Das muss aber dann so ein ganz uralt, wie so eine Kutsche muss das aussehen, was? Ja, ja, Holzspeichenräder und Gaslicht und, ja. Holzspeichenräder? Ja. Gaslicht? Ja. Und was noch Ungewöhnliches? Ja, kein Anlasser, keine Lichtmaschine. Das heißt, man muss kurbeln? Man muss kurbeln, ja. Ja? Ja, ja. Jetzt geht gerade hier die Tür auf und mein Redakteur, der Marc Strucken, reicht mir ein Foto rein. Jetzt habe ich ein Bild von deinem Auto. Ich zeig's mal in die Kamera. Ich weiß nicht, ob man das so grob sehen kann. Und den Radiohörern erkläre ich es mal gleich. Ja, genau, so ähnlich. Ja, es ist wirklich wie so ein richtiger, so wie bei alten Charlie Chaplin-Filmen, ne? Ja, da sind die auch mit solchen Autos gefahren. Bei Dick und Doof. Oder bei Dick und Doof, genau. Ja, ja. Genau, bei Dick und Doof. Hat das Auto ein Verdeck? Ja, hat es. Ein Stoffverdeck? Ja, so, ja. Leder. Leder. Ja. Hat es Reifen, richtig, oder so ist das Holz? Ja, Wulstreifen, also schon Luftreifen, ja. Ja. Ja. Also man muss es andrehen mit der Kurbel. Ja, man muss es andrehen mit der Kurbel. Ich habe mir allerdings jetzt so ein Device gebaut mit einer Batterie und dem Starterkranz, weil ich habe mir mal einen Herzinfarkt gekurbelt. Ja, das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Also ich bin da zusammengeknackt. Ach du. Und wie lange musste man denn da kurbeln, bis das dann angesprungen ist, das Ding? Normaler, wenn er warm ist, genügt eine Viertelumdrehung. Gut, aber wenn er kalt ist? Wenn er kalt ist, ist es manchmal ganz schwierig, weil man kriegt den nicht so schnell gedreht, weil der Öl ist steif und der Getriebe hängt mit dran. Das heißt, man kann auch schon mal eine Viertelstunde rödeln? Nee, so nicht, aber ist schon sehr anstrengend, also wenn er kalt ist. Also aber mit dem Anlasser jetzt, den ich mir da gebaut habe, geht das wunderbar. Der ist also sofort da. Was gibt es sonst noch für Besonderheiten? Hat das Auto eine normale Gangschaltung? Nee, man schaltet mit den Füßen. Aha. Das heißt, das linke Pedal tritt man runter, ja. Ist der erste Gang drin. Aha. Und man lässt los, dann ist der zweite Gang drin. Das muss man aber erstmal lernen, ne? Ja, man muss komplett umdenken. Gas gibt man mit der Hand. Mit der Hand? Ja, oben am Lenkrad ist da so ein Hebel für Gas. Und also ich könnte mit dem Auto gar nicht fahren, vermute ich. Ja, was 15 Millionen Amis gelernt haben, naja. Kannst du auch lernen. Gut, man kann es lernen, aber man müsste es sich erstmal aneignen, sonst ging es ja, nicht. Ja, natürlich, man muss umdenken, man muss komplett umdenken. Servolenkung gab es natürlich auch noch nicht in der Zeit. Ja, aber die geht ganz easy, wenn er rollt, ist ganz Auto wiegt ja auch nicht viel. Hat das Auto eine elektrische Hupe? Nein. Nein, so eine Drückhupe? So eine Hupe. Hm. Das ist ja lustig. Zum Drücken, ja lustig. Und eine Drehhupe. So eine, die habe ich mal im Flohmarkt gefunden, die passt aber in die Zeit. Ja. Da ist ein Knopf dran, den dreht man. Ja. Und dann schnarrt das so, wie die Ford A früher waren. Die hatten ja auch so eine komische Hupe. Genau, ganz genau. Kenne ich auch aus Filmen. Natürlich nur. Woher sonst? Also, das Modell heißt Ford. Ford T. Ford T, einfach nur Ford T. Ja, Ford T. Tin Lizzy, haben die Amis gesagt. So, du bist 77 Jahre alt, dein Auto ist ein Tick älter, ist 100 Jahre alt. 23 Jahre älter, ja. Wie lange hast du dieses Auto schon? Ja, jetzt 10 Jahre. Ungefähr. Ach, länger noch nicht? Nee, ich habe den als Scheunenfund, also das heißt, den hat einer aus Amerika blind importiert. Mhm. Und das war ein Scheunenfund und der hat den nie an Laufen gekriegt, weil der war total Trümmer. Das heißt, der musste richtig hergerichtet werden. Ja, hast du den, das gemacht? Ja, ich habe den komplett zerlegt in alle Einzelteile. Das heißt, du bist so ein Tüftler. Ja, und dann habe ich dir jedes Teil wieder auf Null gebracht und zusammengebaut. Na, das und ist seit ja der Zeit läuft der wie ein Uhrwerk. Das ist ja toll. Was ich hier nicht so richtig sehen kann, also es ist ein Viersitzer. Nee, meiner ist ein Zweisitzer. Ein Zweisitzer, ah ja. Da gab es verschiedene Karosserieformen. Ah ja, Zweisitzer. Und man sitzt auf einem Ledersofa hier, ne? Ja, so ein Ledersofa, so ein kleines, mit so Knöpfen, so wie so ein englisches Sofa. Genau. Und dieses Verdeck zieht man natürlich mit Hand dann hoch, ne, von ja, hinten? Ja, und der wird mit zwei Lederriemen nach vorne so festgespannt. Ist der denn einigermaßen dicht? Nee, man wird pitschnass. Also das ist nur, wir fahren eigentlich nur, wenn Aussicht auf schön Wetter, wir sind schon mal in den Regen reingekommen, aber normalerweise fährt man ja mit so einem Auto nur bei schönem Wetter. Nein, es ist ein reines Spaßauto, ein Luxusauto. Du fährst du auch noch ein normales Auto? Ja, sicher. Nämlich? Ein Toyota. Ein Toyota, okay. Das klein, ist so ein kleines Toyota. Solides Auto. Wie viel PS hat denn dieser Ford T? 20 PS aus 2,8 Liter. Bei 1600 Umdrehungen. Aber er fährt. Aber hast rein. Aber fein. Welche Höhe? 70. Ungefähr. Ja, ist doch okay. Ja. Kann man gemächlich durch die Landschaft tuckern, so bei schönem Wetter. Wir fahren sonntags oft im Bergischen rum und so. Ja. Nach Hilgen, da ist immer so ein großer Oldtimer-Treff. Aber dann bist du die Attraktion, wenn du durchs Bergische fährst oder auch wenn du durch Köln oder Bonn, ja, Düsseldorf fährst? Ja, die Leute hängen aus dem Auto und machen Fotos und Busfahrer halten an und fotografieren und tauschen wollen die Leute mit großen Autos. Sag mal, ist das nicht unglaublich kompliziert gewesen? Du sagst, du hast das alles hergerichtet wieder, an diese so alten Teile zu kommen? Das ist kein Problem. Es gibt einen Parts-Katalog im Internet. Mhm. Und dann rufe ich in den USA an. Ich habe dienstags nachmittags angerufen. Mhm. Und donnerstags morgens waren die Teile mit UPS da. Guck, das ist ein Ding. Also man kriegt jedes Teil, jedes. Woher hast du das Händchen, dass du so etwas, das ist eine große Kunst, ein ganzes Auto neu zu bauen? Ich war Techniker bei der Lufthansa. Da habe ich 30 Jahre in der Lufthansa gearbeitet, also als Flugzeugtechniker. Daher kommt die, hast du es im Blut? Ja, ich habe das auch gelernt, also als Lehrberuf. Ist das denn dein erster Oldtimer oder hast du dir früher auch schon mal... Nee, ich habe mir immer Autos gekauft, ich hab noch nie ein neues Auto gehabt. Ich habe immer Autos... Entschuldige, außer dem Toyota wahrscheinlich, oder? Ja, nee, den habe ich auch gekauft als Treffer. Aufgebaut. Ach so. Ich hab mir immer Autos gekauft, die einen Treffer hatten oder irgendwie, also... Treffer, was heißt ein Treffer? Ja, hatte? Unfall. Ach so. Und dann habe ich die aufgebaut und habe sie so lange gefahren, bis sie im Wert so weit gesunken waren, wie ich sie gekauft habe. Also hab ich quasi 0-0 immer... Apropos Wert. Dieses Auto, so wie ich es hier auf dem Bildchen sehe und wie du es gerade beschrieben hast, ich gehe davon aus, dass dein Auto auch top gepflegt ist und dass es schön lackiert ist. Welche Farbe hat es? Es ist hell und dunkelblau, also die Haube ist hellblau, ja. Die Felgen sind hellblau und die Kotflügel sind dunkelblau. Sehr schick. Welchen Wert hat das Auto, wenn du das jetzt verkaufen würdest? Die werden so gehandelt zwischen 35.000 und 60.000 Euro, also je nachdem. Wow, und du hast es gekauft für wie viel? Für 8.000 als Schrott. Also, und wie viel Geld hast du reingesteckt? Hast du es dir aufgeschrieben? Das war gar nicht so doll. Ja, da ist schon was zusammengekommen. Ich schätze mal so 10.000 Mark. Ach so, also hast du ein gutes Geschäft gemacht. Also wenn du es jetzt verkaufen würdest, dann hättest du Gewinn erzielt. Besser als eine Aktie. Ich will den gar nicht verkaufen. Der macht so viel Spaß. Glaube ich. Das ist so ein Auto jetzt, da sagst du, solange ich lebe, behalte ich den. Ja. Das kann ich gut verstehen. Den kriegt mein Enkel. Hat der auch Spaß an Autos? Ja, der ist erst ein Jahr, muss sich noch entwickeln. Das muss sich entwickeln. Gut, jetzt hast du schon viel Erfahrung mit Autos gemacht. Gibt es dennoch ein Traumauto für dich, was du noch gerne hättest? Ja. Raus damit. Was man gerne hätte. Wenn ich jetzt ich wäre jetzt ein ganz reicher Mann und könnte sagen, pass mal auf, Manfred, bist ein toller Typ. Sag einen Wunsch, ich schenke dir ein Auto. Welches sollte es sein? Ja, würde ich mir den neuen Flügeltürer von Mercedes, wow, den AMG. Sehr gut. Der gefällt mir schon ganz gut, aber weiß ich nicht, in der heutigen Spritsituation. Wobei ich glaube, der wird gar nicht so viel verbrauchen, ne? Diesen neuen Motoren. Die haben den schon runter, aber wenn du den trittst, braucht der auch 15 Liter. Sehr schickes Auto. Manfred, das hat mich sehr gefreut, dass du angerufen hast und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Allzeit gute Fahrt. Danke. Und vielleicht ergibt sich irgendwie ein Lottogewinner, so dass du dir dieses tolle Auto auch noch leisten kannst. Ja, ich weiß nicht. Also das ist so mehr so Utopie, ja. Ja, ich meine, das ist ja auch ganz toll, der VT. Ja, ja. Der ist ja noch viel interessanter als der neue Mercedes. Okay. Alles Gute. Ja, danke. Manfred. Und mach weiter so mit deiner Sendung. Ich gucke das schon mal öfters abends, wenn ihr nicht schlafen kann. Dankeschön, freut mich. Ciao. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zu unserem Thema heute Nacht Autos. Und hier ist David, 45. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Domian. Ja. Zum Vorredner ganz kurz, den kenne ich, beziehungsweise sein Auto. Ah. Den habe ich in Hilgen schon gesehen, also lohnt sich auf jeden Fall, jeden Sonntag da mal hinzufahren bei schönem Wetter. Meinst du, es ist das Auto von Manfred gewesen? 1910, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Ich meine, ob es dasselbe ist oder kennst du nur den Typ? Also diesen Ford T von 1910 in Blau, wie er gerade sagte, ja. Davon gibt es nicht so viele, also der dann, fällt schon auf. Dann wird das sein. Ja, ich fahre auch einen Ford, und zwar einen Mustang. Auch nicht schlecht. Und mit dem wohne ich zusammen. Mit dem wohnst du zusammen? Genau. Was heißt das? Moment, die Tür geht wieder auf und ich kriege wieder ein Bild von Marc. Ah, den muss ich mir erstmal in Ruhe angucken. Sehr fettes Teil. So gehört das. Ich halte in die Kamera. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig erkennen könnt. Das ist jetzt natürlich schwer für die Zuhörer im Radio zu erklären. Ja. Vielleicht erklär du ihn mal. Also er hat so ein bisschen dieses, meiner ist bei Baujahr 2006. 2006. Und hat so ein bisschen was von einem fetten Jaguar vorne, ne? Vorsicht. Ah ja, Vorsicht. Ja, ja, ich weiß. Also er hat so ein bisschen dieses Retro-Design von der ersten Serie von 64 bis 68. Ford Mustang. Die erste Serie. Ja, sag's mir nochmal. Und dieser hier, der ist aufgelegt worden als Designstudie 2004, habe ich ihn das erste Mal gesehen, ja, auf dem Bild, und den wollte ich unbedingt haben. So die Kombination. Der sieht riesig aus hier auf dem Foto. Wie lang, wie breit ist er? Der ist 4,72. Boah. Und 1,81, aber glaube ohne Spiegel. Keine Ahnung. Also sieht sehr gewaltig und sehr martialisch auch aus. Maskulin wollen wir mal sagen. Sehr maskulin, so wie du. Ja. will ich jetzt nichts zu sagen. Was hat dieses Auto gekostet? Ich habe bezahlt 32.500 Euro. Und der war aber nicht neu. Doch. Doch. Ja, das ist der Witz. 305 PS, super Ausstattung, super Sound, super Auto. Wie viel Zylinder? 8. 8 Zylinder. 305 PS hast du. Ja, 4,6 Liter. Ja, wenn du da und drin sitzt und den Motor anmachst, das ist schon so. Denken die Nachbarn bei strahlendem Sonnenschein an ein heraufziehendes Gewitter. Und du denkst an einen herannahenden Orgasmus. Vielleicht. Also so weit geht es dann doch auch nicht, aber ich habe mich in die Form verlebt und als ich ihn dann live vor mir stehen sah, also war noch ein Vorführmodell bei einem US-Importeur, den muss ich haben, den habe ich bestellt und dann hatte ich ihn. Aber erklär mir kurz, bevor du weiter erzählst, wie dieses doch sehr gewaltige und hochmotorisierte Auto nur in Anführungszeichen 33.000 kostet. Weil die vergleichbaren deutschen Autos, ich sag mal ein 500er Mercedes Coupé, ein Audi A5 Coupé oder ein BMW Coupé, die sind 20.000, 25.000 Euro teurer. Ja. Wiegen 200 bis 300 Kilo mehr. Mhm. Haben höhere Verbräuche. Ja, aber es erklärt mir noch nicht, warum der billiger ist. Das Auto kostet in den USA 28.000 Dollar. Ja. Und Ich habe immer gelernt, dass man, wenn man sowas aus den USA importiert, dass man da sehr viel Steuern zahlen muss und irgendwelche Zusatzkosten, dass das gar nicht viel billiger ist dann. Rechne $28.000 um, in Euro waren 22, plus Transport 1.500, plus 10% Zoll, plus 19% Mehrwertsteuer, bist du bei 30, dann machst du noch einen TÜV. Ich merke, also gar keine Trickserei, alles ganz normal gelaufen. Alles ganz normal gelaufen. Ich habe mir natürlich die Hilfe über einen Importeur geholt, weil ich es noch nie gemacht hatte. Aber du hast wahrscheinlich sehr hohe Unterhaltungskosten, ne? Auch nicht. Versicherungssteuern? Versicherung 300 Euro. Ja. Der erfüllt sogar Euro 5 damals schon, wurde aber nicht anerkannt, weil es Auto hier nicht gibt, hat Euro 4. Ja. Verbraucht 11,5 Liter bei normaler Fahrweise. Versicherung kommt natürlich ein bisschen auf die Prozente an. Ja. Ich bin da bei 30%. Ich bezahle im Jahr mit Vollkasko keine 600 Euro. Gut, das ist für so ein Auto wirklich alles sehr im Rahmen, muss man sagen. Jahresinspektion beim Ford-Händler kostet 300 Euro. Ja, ja, ja. Wenn du mit diesem Auto auftauchst, das ist ja schon ein Hingucker. Wie reagieren die Leute? Relativ. Also ich sehe schon, in Amerika sagt, ist ein absoluter Head-Turner. Mhm. Also die Leute drehen sich halt um, im Rückspiegel schon mal. Es ist auch ein martialisches Auto in dem Sinne, dass es auch ein bisschen Angst machen kann, ne? Also ich fahre jetzt nicht mit quietschenden Reifen durch die Stadt oder lege irgendwelche Drifts dahin oder das ist nicht so mein Naturell. Ich habe Spaß an der Form, ich habe Spaß an der Leistung. Ich glaube, dass die Leute dieses Auto schon mit Respekt sehen. Ne? Das könnte man sicher sagen. Ich bin keiner, der jetzt einem auf der Autobahn 5 Meter auf die Stoßstange fährt. Weil sehr löblich. Gut, ich bin auch jetzt in einem gewissen Alter, wo man ein bisschen gelassener ist. Ja. Jetzt hast du vorhin was am Anfang was Kurioses gesagt. Ich wohne mit dem Auto oder in dem Auto oder wie? Ja, also ich hatte, als ich den Anfang hatte, ich habe hier so ein Einfamilienhäuschen von meiner Oma vor 15 Jahren geerbt und da stand immer so ein kleiner Umbau an. Mhm. Da war eine ganz normale Garage daneben, da stand er dann anfangs auch drin. Mhm. Und ich hatte aber immer irgendwie das Gefühl, das stimmt, da fehlt irgendwas noch. Mhm. So, das Auto gehört ja zu mir und ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich eine schöne Ausfahrt gemacht habe und stelle in die Garage, ist der traurig. Da war ja so ein Schnitt drin. Ja, und dann habe ich einfach mal irgendwann die Idee entwickelt, zu sagen, okay, ich mache hier einen Anbau, reiß die Garage ab, mache so eine kleine Rampe und baue praktisch mein Wohnzimmer, wo die Garage angrenzte, weiter und hol das Auto dahin, wo es hingehört. Nein, hier steht dein Auto in deinem Wohnzimmer. Genau. Richtig, das ist ein richtig neuer, großer Raum entstanden. Ja, da gibt es einen Wohnzimmertisch, auf der einen Seite, auf der anderen Seite steht der Mustang. Ja, das ist jetzt nicht so dieses klassische 0815 Wohnzimmer. Ich habe auch hier keine Eichenschrankwand drin. Nein, ich habe mir schon gedacht. So ein altes Ledersofa drin. Und daneben steht ein alter Bosch-Kühlschrank, den habe ich auch mal irgendwann restauriert. Und dann steht der Mustang da. Und dann steht der Mustang da. Und der kommt immer nach einer Ausfahrt, fährst du den in dein Wohnzimmer? Genau. Also von außen sieht es aus, als würde ich in die Garage fahren. Ich habe dann ganz normales Rolltor. Ich habe mir innen noch so eine Schiebetür nochmal zugemacht. Das ist ja schräg, das finde ich sehr schräg. Aber du schläfst nicht in dem Auto. Nee, soweit ist es dann auch noch nicht. Sprichst du mit deinem Mustang? Ja. Also ich müsste lügen, wenn ich Nein sagen würde. Aber nicht jetzt hier im Wohnzimmer so permanent, wir führen hier keine Diskussion, sondern ich, wenn ich jetzt zum Beispiel das Auto wasche, ja, dann sag ich so, jetzt muss man das noch machen, dies noch machen, und gleich komme ich zu den Felgen und bla bla bla. Wenn dich dabei die Nachbarn beobachten würden. Ja gut, das mache ich dann ganz ordnungsgemäß auf einem Autowaschplatz. Ich gehe mal davon aus, David, irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass du Single bist und keine Frau hast. Ich bin in der Partnerschaft. Du bist in der Partnerschaft. Und die Frau wohnt auch dann mit bei dir im Haus? Jetzt ja, anfangs noch nicht. Also als wir anfangs zusammen waren, beziehungsweise als ich sie kennenlernte, da lebt man noch 2 Jahre getrennt. Mhm. Und das hat sich so ein bisschen überschnitten, als ich die Idee entwickelt habe, zu sagen, so, ich reiß die Garage ab, ich baue das Wohnzimmer aus, und kommt das Auto mit, hat die mich für verrückt erklärt. Verständlicherweise zunächst. Wenn man, ist ja eine kuriose Idee. Mit deinem Autosplien und so weiter und so fort. Aber jetzt wohnt sie mit dir und deinem Mustang zusammen unter einem Dach und alle fühlen sich wohl und kommen miteinander aus. Gut, genau. Ist sie denn auch so verrückt auf den Mustang oder toleriert sie es so? Ja, nee, am Anfang war es ein bisschen kontrovers, aber als dann die Planung ging, ich habe ja dann noch einfach mal überlegt, wie kann ich das machen und so weiter, dann habe ich Geld in die Hand genommen und ja, dann ging das irgendwann los und wie sich die Sache dann entwickelt, hat sie nachher auch mitgemacht und das Resultat fand sie dann richtig klasse. Wie ich euch beide kenne, setzt ihr euch dann auch gerne sicherlich mal im Wohnzimmer in euer Mustang und sitzt einfach im Mustang, im Wohnzimmer, oder? Genau, also wir haben... Ehrlich? Ja, wir haben den Fernseher dann gedreht. Meint das gar nicht als Witz, das ist ja verrückt. Nee, da war mal so eine Reportage über amerikanische Highways und haben uns die also vom Autohaus angeguckt. Das ist der von innen bequem? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Wieso, wie er aussieht. Wie ist der von innen? Ob der bequem ist von innen. Ja, super. Ja. Also super viel Platz. Jetzt muss natürlich die Frage kommen nach Fabian vorhin. Gab es denn auch schon, du weißt, in dem Auto? Das habe ich jetzt nicht mitgehört. Fabian hat sein Kind, was bald jetzt auf die Welt kommt, in seinem 7er BMW gezeugt. Gab es dergleichen Aktionen im Mustang auch schon mal? Nein. Das wird auch nicht geschehen. In welchem Auto hatte der Vorredner sein Erlebnis? In einem 7er BMW. Nee, da hat er, glaube ich, ein bisschen mehr Platz. Ja, das kann sein. Ja. Also, das ist ja ein ganz, ganz irres Hobby. Warst du immer schon so ein bisschen Auto vernarrt? Ja, ich hatte mein erstes Auto schon mit, da hatte ich noch gar keinen Führerschein. Mhm. Wie ist das? Das war ein Auto aus der Nachbarschaft und das war von so einem älteren Herrn. Der hatte, mein erstes Auto war so eine Mercedes-Heckflosse. Ah, ja, ich weiß, ich erinnere mich. Ja. Und den fand ich als kleiner Junge schon toll und irgendwann war der Mann tot. Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen und der sollte verkauft werden und den wollte ich dann unbedingt haben. Und da war ich 17 und habe dann Geld zusammengekratzt und habe den gekauft. Und den habe ich damals schon, als ich noch einen Führerschein machte, ich bin hier nicht gefahren, habe den schon ein Jahr lang zu Tode gewienert. Ach. Bis ich ihn da endlich fahren durfte. Aber mit 17 Jahren sich so ein Auto zu kaufen, das hat doch da auch schon sehr viel Geld gekostet, oder? Ich habe bezahlt 3.000 Mark. Na gut, das war damals, du bist jetzt 45, 3.000, naja gut. Ja, es war so Anfang der 80er. Ja. Da habe ich, ich hatte schon immer Zeitung ausgetragen, Rasen gemäht, ich hatte immer gespart. Ja. Also in dir ist ein Auto gehen? 100%. Was machst du beruflich? Ich, verkaufe Autos. Ich dachte gerade noch so, eigentlich, das ist so ein Typ, der müsste eigentlich was mit Autos zu tun haben und in der Tat verkaufst Autos. Was für Autos verkaufst du? Die Marke will ich jetzt nicht nennen. Doch, heute dürfen wir alle Marken nennen. Es ist Europas größter Automobilhersteller. VW. Genau. Ja, nichts gegen VW. Gibt tolle Autos. Aber dein persönlicher Geschmack ist da nun anders gelagert. Ja. Ich meine, man hat ja noch einen Zweitwagen, so für den Alltag oder für den Winter. Ja, und das wäre ein? Ja, ganz normaler, wunderbarer Golf. Golf, ja. Also, der Wagen, der im Wohnzimmer steht, das habe ich so auch noch nie gehört. So gehört das. Schön, dass du angerufen hast, David. Gerne. Schöne Grüße an deine Frau, an deine Freundin. Mach ich. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unser Thema Autos. Meine Frage an euch war, was habt ihr in einem Auto oder wegen eines Autos schon alles erlebt? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50. Und hier ist der Michael. Michael ist 38. Guten Morgen. Guten Morgen, grüße dich. Hallo Michael. Schön, dass ich zu dir durchkomme. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. So. Wir reden über Autos. Ja, wir reden über Autos und du hast dich dazu gemeldet. Ja, richtig. Ich bin ganz autogestört. Autogestörter? Ja. Hast du was Schlimmes erlebt mit einem Auto? Jein, also aktuell habe ich 3 und letztes Jahr habe ich mein Ferrari geschrottet. Du hast 3 Autos zurzeit? Ja, aktuell, ja, ich habe immer mehrere. Du hast immer mehr und du hast einen Ferrari zu Schrott gefahren? Jo, letztes Jahr. Was ist da passiert? Ja, ich bin nach links abgewogen, hier in Bochum, ja, hatte ein bisschen zu knapp eingeschätzt, dass von links noch ein Auto kam, Tacken zu viel Gas gegeben. Auf der Autobahn? Nein, innerörtlich. Ja. Und bin nach links dann und dann Tacken zu viel Gas und das Heck ausgebrochen und dann frontal in Gegenverkehr. In einer A-Klasse mit einem 70-Jährigen am Steuer, seine Enkelin auf dem Beifahrersitz und hinten waren auch noch 2 Kinder. Wie sehr sind die Menschen verletzt worden? Nein, keiner. Keiner? Keiner. Ich meine, so Ferrari ist natürlich, da ist ja Kraft hinter. Ja, war ein Testarossa, wie wir aus Miami Vice kennen. Genau. Und wenn der frontal auf eine A-Klasse, das ist ja nun nicht gerade das stärkste und stabilste Auto, fährt, also ist niemand verletzt worden? Ist niemand verletzt, noch niemals Nasenbluten, auch mein Beifahrer nicht, auch ich nicht. Also wunderbar, also so gesehen wunderbar für alle gelaufen. Und trotzdem ist der Ferrari Schrott? Ja, ich hätte ihn wieder aufbauen können, aber das wollte ich nicht mehr. Jetzt habe ich es gerade nicht richtig verstanden. Warst du schuld an diesem Unfall? Ja. Ja, so gesehen ja. Ja. Also ich bin nach links abgebogen, war zu knapp gewesen, Ticken zu viel Gas, Pech da. Aber da war, glaube ich, eine ganze Heerschar von Schutzengeln beteiligt, dass da niemand verletzt worden wurde. Zum Glück. Wahrscheinlich ist der Mercedes auch kaputt, völlig kaputt, oder? Wirtschaftlicher Totalschaden. Boah. Dann habe ich nochmal, ja, 7 Jahre gefahren, immer Glück gehabt und dann an dem Tag nicht. Nun sind Ferraris ja sehr teure Autos. Ich habe für den Wagen, also 2003, 47.000 Euro bezahlt. Ja. Das geht eigentlich. Und wie teuer ist ein Ferrari in der Unterhaltung? Das geht. Wenn du bei der richtigen Versicherung bist, dann geht das. Und zumal meiner schon über 20 Jahre war, hat mich der ganze Wagen mit Vollkasko 980 Euro im Jahr gekostet. Mhm. Das ist, jetzt hast du gerade gesagt, ich bin so ein bisschen zwiegespalten in Sachen Autos. Zwiegespalten, meintest du das wegen des schweren Unfalls, oder? Zwiegespalten jetzt? Wie meinst du das? Nee, du hast gerade am Anfang so, in der Zwiegespalten hast du nicht gesagt, irgendwas... gestörten. Auto gestört, gestörten. Genau, Auto gestört, ja genau. Aber positiv gestört. Ah, ich verstehe. Jetzt verstehe ich das. Ne? Ja, ich verstehe. Du hast noch 3 Autos. Was sind das für Marken? Peugeot 106 für den Stadtverkehr, ja. Und klein. Ja. Dann für schön Wetter ein MX-5. Auch ein Sportwagen, sehr ein Cabrio. Ja, genau. Genau. Mhm. Und dann noch für Langstrecke und für Schnee, weil meine Freundin wohnt in Lüdenscheid, einen alten Calibra als Allrad. Calibra, Opel Calibra? Ja, als Allrad. Als Allrad, den es gar nicht mehr gibt, ne? Ja, genau. Ja. Warum bist du so ein Autonarr? Das kann ich gar nicht sagen. Vielleicht liegt es daran, dass mein Vater fast 30 Jahre bei Opel gearbeitet hat. Also vielleicht irgendwo daher. Mein Bruder ist genau das Gegenteil von mir. Auto ist nur zum Fahren da. Bist du anders gefragt, was machst du vom Beruf? Ich bin selbstständiger Buchhalter. Selbstständiger Buchhalter. Verdient man da viel Kohle? Jein. Ja, also ganz okay. Das heißt, du kannst dir das auch gut leisten. Ich meine, da summiert sich ja schon einiges. Als der Ferrari nur da war, hattest du 4 Autos. Und wenn man das alles zusammenrechnet, im Jahr kommt ja doch schon eine fette Summe zusammen, was man da ausgeben muss. Das ist richtig. Aber den Ferrari habe ich mir nebenbei erwirtschaftet. Ich war nebenbei Kellner, habe an der Garderobe in Diskotheken gearbeitet, als DJ. Extra nur für das Auto mit dem Ziel? Ja, also wir haben alle mal Miami Weiß gesehen, da fuhr er in Schneeweiß. Und deiner da war? Da war ich 13. Ja. So, und dann mit 29 habe ich den Wagen gekauft, hatte ich das Geld zusammen gehabt. Und welche Farbe hatte der? Rot natürlich. Natürlich, ja. Ich habe auch noch nie in Deutschland einen Weißen gesehen. Du schon mal? Gibt's gar nicht eigentlich in Deutschland. Ja, genau. Typisch amerikanisch. Aber das ist ja wieder süß. Das heißt, du hast für dieses fette, teure, wahnsinnige Auto hast du gekellnert und gejobbt nebenher, neben deinem Hauptjob, um dir das Auto zu leisten. Ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele Leute in deiner Umgebung dich für bekloppt halten. Ja. Oder sind neidisch. Oder sind neidisch. Die sind neidisch. Du hast auch eine Freundin, eine Frau? Eine Freundin. Wie steht die zu der Leidenschaft? Die ist genauso gestört. Aber die bleibt auf dem Boden, die fährt nur ein Twingo. Aber die hat Spaß auch in deinen Autos. Ja. Oh ja. Es gäbe ja nun ein großes Problem, wenn die Freundin völlig angenervt wäre von diesem Autowagen. Hatte ich ja auch schon. Das geht gar nicht, ne? Oder? Ja, das funktioniert nicht. Nein. Man kann es wirklich, glaube ich, niemandem so richtig erklären, wenn man Spaß an sowas hat. Ich glaube, man kann jedes Hobby nicht richtig erklären jemand anderem, wenn man daran Spaß hat. Richtig. Ja. Sehe ich genauso. Wie siehst du denn so die ganze aktuelle Diskussion? Was es alles so gibt? Also, ich sag mal Stichwort E10. Braucht man nicht. Autobahnmaut. Macht Sinn, wenn auch die Autobahnen und die Straßen instand gehalten würden von diesem Geld. Ja, Geschwindigkeitsbegrenzung in ganz Deutschland. Macht keinen Sinn. Ach, macht einen Sinn. Finde ich schon. Sage ich als Autofreund, ich finde, das macht Sinn, weil es einfach Leben schützt. Sag mal so, die wenigsten sterben auf der Autobahn, die meisten sterben auf der Bundesstraße oder auf der Landstraße. Wenn ein Menschenleben schon gerettet wird, dadurch, dass weniger gerast wird auf der Autobahn, ist es wert, das runterzusetzen. Bin ich nicht von überzeugt. Aber es ist sinnhaltig, das Leben zu erhalten. Das macht Sinn. Ja. Also ich finde es immer, ich finde es furchtbar stressig auf deutschen Autobahnen, diese Aggressivität, dieses Rasen. Und ich finde es so entspannend, im Ausland zu sein, wenn man da einfach nur 130 fährt oder sogar in Amerika darf man ja nicht schneller fahren. Und das ist gut, das geht ja auch. Ja, das funktioniert. Aber der Deutsche ist es doch nicht gewohnt, langsam dahin zu gleiten. Das muss man ihm beibringen. Langer Prozess. Ja, aber guck mal, vor ein paar Jahren oder vor einer gewissen Zeit hätte noch kein Mensch geglaubt, dass irgendwann das Rauchen verboten sein wird in Kneipen. Richtig. Oder in Diskotheken. Hätten alle gesagt, nein, niemals, das ist unmöglich. Ja. Irgendwann, sage ich dir, wird es kommen, 130, und wir alle sind zufrieden und haben immer noch Spaß an unseren Autos. Das stimmt, ja. Aber mit Ferrari 130 macht keinen Spaß. Natürlich. Kann ich auch wieder verstehen. Nee. Michael, danke für deinen Anruf. Ja, ich danke und dir. Allzeit gute Fahrt und dass nicht wieder so Schlimmes passiert. Nee, hoffentlich nicht. Tschüss. Wahrscheinlich, ciao. Danke. Tschüss. Und nun geht es weiter. Jetzt mit der ersten Frau heute. Das ist ja wieder Klischee, ne? Die erste Frau. Und ich freue mich sehr auf Sabine. Die ist 29. Guten Morgen. Ja, hi Dunja. Hallo Sabine. Zum Thema Autos. Ja, ich wollte gerne erstmal was zu dem Mustang von gerade sagen und ja, der Preiszusammensetzung, die der nette Herr nicht beantworten konnte gerade. Mhm. Das hängt einmal natürlich mit den Produktionskosten zusammen, ja, die in Amerika wesentlich günstiger sind, weil in der Autosindustrie ganz andere Teile da gefertigt werden. Ja. Also wir haben ja, ich sag jetzt mal, Markenqualitätshersteller wie zum Beispiel Bosch, da hängt auch eine ganz andere Ingenieurskette dahinter. Mhm. Also ist hier ein ganz anderer Produktionsaufwand gegeben. Ja. Die Elektrik und die Ausstattung der Fahrzeuge im amerikanischen Bereich ist eine andere. Deswegen sagt man ja auch immer, dass die Qualität der Ami-Autos nicht so dolle ist. Ist auch so. Ist auch so. Ich spreche mit einer Fachfrau, oder? Ja. Erzähl mal von dir. Ja, ich bin Kfz-Meisterin seit 3 Jahren jetzt und bin gerade im Begriff, eine Werkstatt zu eröffnen. Hab also auch so einen leichten Faible, obwohl der nicht so in die Objektophilität geht, wie bei meinem Vorredner. Ja. Habe ich eine Vorliebe für Fahrzeuge, mache jetzt erstmal eine Werkstatt für Teile und Zubehör auf. Ja, du hast gelernt bei Teileversand. Du hast gelernt bei VAG. VAG, also bei VW. Ja, VW und Audi. Ja, genau, VW und Audi, genau. Hm. Mhm. Wie kommt das? Wie erklärst du es dir, dass du ein Faible und dann sogar Kfz-Meisterin geworden bist und ein Faible für Autos hast? Ja, ich habe Abi gemacht, ganz normal, habe dann Finanzkaufhof über Vermögensberatung gelernt. Mhm. Hab da auch in dem Bereich gearbeitet, eine Bezirksleitung gehabt und war in dem Beruf überhaupt nicht zufrieden. Mhm. Man musste einfach viel zu viele Menschen anlügen und Handwerk war für mich immer was Ehrliches. Mhm. Wobei sich da mein Bild auch in den letzten Jahren ein bisschen getrübt hat. Ich wollte sagen, manchmal wird man ja in Autowerkstätten manchmal auch ganz schön angelogen. Ja, es ist klischeebehaftet und das Klischee bewahrheitet sich auch in einigen Fällen. Mhm. Muss man leider so sagen. Ja. Ich hoffe nicht in der Werkstatt, in der du gearbeitet hast bisher. Doch, zum Teil auch. Doch. Mhm. Was waren das so? Sag mal ein Beispiel, wo dir die Haare sich... Inspektionen zum Beispiel und Fachkräftemangel. Wir haben Fachkräftemangel. Das heißt im Klartext, da kommen weniger geschulte Leute an die Autos ran und das wird verkauft dann als fachkundig kontrolliertes Auto, oder wie? Richtig. Ja. Oh, also eine Inspektion zum Beispiel, wo eine Liste mit, sagen wir mal, 80 Punkten ist, eine große Inspektion, da werden dann vielleicht 20 von wirklich gemacht und der Rest wird abgehakt, weil es ja nicht so wichtig, einen Luftdruck zu überprüfen oder... Achso, das wird abgehakt, ohne dass es überhaupt gemacht wurde. Das macht nicht mal... Wischerdüse einstellen. Das macht nicht mal der Lehrling oder so? Oder irgendjemand? Nein. Man macht es gar nicht. Ja. Das ist ja ein Betrug, ne? Eigentlich, das wird ja abgerechnet und... Mh. Also ich sehe es ganz klar so, dass das Betrug ist. Und auch die Kenntnis einfach, ja, die Fachkenntnis, die dahinter steht. Also wenn ich mich an einen Tester ransetze, dann weiß ich, was mein Tester macht. Mhm. Ich muss den Weg verfolgen können und muss die Plausibilität verfolgen können oder überprüfen können. Und das ist einfach nicht mehr gegeben, weil sich heute keiner mehr so mit der Materie auseinandersetzt. Aber wie kommt das, dass sich keiner mit der Materie auseinandersetzt? Es ist doch nach wie vor ein riesen Wirtschaftszweig und ein großes Interesse in der Gesellschaft an Autos. Das ist ja vorrangig erstmal die Coolness. Ich werde jetzt Automechaniker. Mhm. Ich mache jetzt Realschule oder Hauptschulabschluss und ja, was mache ich denn mal? Ja, ich mache Automechaniker. Das machen ja viele Jungs. Ja. Dann, ja gut, die Lehre, die kriege ich jetzt noch irgendwie rum. Ja, auch viel Gewinn, das schaffen wir irgendwie. Und ja, dann werden das Inspektionsmacher. Was heißt das, Inspektionsmacher? Also man sollte sich auf einen bestimmten Bereich spezialisieren. Ach so. Es ist ja leider zusammengeführt worden. Also früher gab es den Bereich der Kfz-Mechanik und der Kfz-Elektrik, was vor ein paar Jahren zusammengefügt worden ist zum Kfz-Mechatroniker. Ich wollte nämlich gerade sagen, eigentlich ist das ja mittlerweile, früher dachte man so, ist ein Schrauber. Aber mittlerweile ist das ja ein hochanspruchsvoller Beruf, weil es um viel Elektronik und um Computerwissen geht und so weiter. Ja, was aber nur in Teilbereichen vorhanden ist. Das, also, ist ja erschreckend, wenn das jetzt ja hier so eine Fachfrau uns sagt. Ich denke immer so, ich gehe in meine Werkstatt und da sind die Meister, die wissen über alles Bescheid und denen kann ich das Auto anvertrauen und da ist es gut dann. Auch auf die Gefahr hin, dass es viele Leute jetzt hören, diese Hoffnung muss ich enttäuschen. Ich habe es häufig erlebt, dass es nicht so ist. Dass viel geredet wird, frei nach dem Motto, ich muss nicht alles wissen, aber ich muss es glaubhaft verkaufen können. Wie hast du dich denn dann in deiner ehemaligen Werkstatt verhalten? Du hast es durchblickt? Hast du dann da mit deinem Chef mal, hast du es gesagt? Oder hast du es diskutiert? Das war zweifelsfrei absolut zwecklos. Weil da gab es nur zwei Gesetze. Paragraph 1, ich habe immer Recht, und Paragraph 2, sollte ich mal nicht Recht haben, tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Glaubst du, dass du allgemein über deutsche Autowerkstätten sprichst, oder ist das jetzt ein spezieller Einzelfall, den du da erlebt hast? Ja, ich war ja in mehreren Werkstätten. Es war nicht so, dass ich da jetzt nach einer Werkstatt gesagt habe, ich habe die Nase voll, das möchte ich mir nicht mehr mit angucken. Mhm. Ich war in drei Vertragswerkstätten und einer freien Werkstatt, und da muss ich sagen, war es zu 80% so. Mann, oh Mann. Also es gibt ja manchmal die Tests vom ADAC, die fallen dann ja auch schon mal schauderhaft aus, wenn die undercover da getestet worden sind, die Autos, die Werkstätten. Das bestätigt genau das, was meine Erfahrung eben hat. So, dann gib du uns doch, uns allen, die wir Autofahrer sind, gib uns doch mal einen Tipp, wie wir uns da vielleicht ein bisschen vorschützen können. Wie sollen wir uns verhalten? Altteile aufbewahren lassen. Ich möchte die kaputten Teile sehen. Mhm. Alles ist ausgebaut. Problem, Sie können die Reparatur gerne durchführen, aber ich möchte gerne das Altteil sehen und ich möchte sehen, was kaputt ist. Okay, das ist schon mal eine Sicherheit, dass man da nicht beschummelt wird. Aber wie genau und ob richtig gearbeitet wurde, kann man doch als Kunde gar nicht eigentlich kontrollieren. Ob präzise gearbeitet wurde zum Beispiel. Ja, richtig. Das ist ein Problem. Mhm. So, aber du willst jetzt eine eigene Werkstatt aufmachen? Kleiner Augenblick, hier kommt gerade ein Autofahrer, der mich, glaube ich, zum Weg fragen möchte. Hallo. Ich telefoniere gerade. Mit dem Fernsehen und mit dem Radio. Ich telefoniere gerade mit dem Radio. Wenn Sie einen Moment Geduld haben, dann kümmere ich mich gleich um Sie. Ich lasse dich auch gleich los. Also du willst eine eigene Werkstatt aufmachen? Ja. Und da wird alles besser? Ja. Das ist mein Vorhaben. Das fängt allerdings an mit dem Vertrieb. Also ich wollte erst Autoteile verkaufen. Mhm. Wenn das angelaufen ist, werde ich dann eine freie Werkstatt allerdings anschließen. Ja. Weil sich da ja dieses Jahr die Gesetze gelockert haben, was die Freischaltung für Steuergeräte und Ähnliches angeht. Aha. Jetzt werden natürlich ganz viele aufmerksam werden und sagen, Mensch, zu der Sabine würden wir gerne gehen, wenn die mal ihre Werkstatt hat, die beschummelt uns nicht. Aber wir werden das natürlich nicht weitergeben, weil wir keine Werbung machen dürfen. Sabine, ich will dich jetzt nicht länger aufhalten, gib dem netten Mann mal Auskunft, wo es weitergeht. Ich habe mich gefreut, dass du angerufen hast, und wünsche dir alles Gute. Ja, danke, Dito. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss, schöne Nacht. Ja, dir auch, danke, tschüss. Und hier ist der Hannes. Hannes ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, Hannes. Guten Morgen, Domia. Hallo, Hannes. Hallo. Warum hast du zum Thema Auto angerufen? Also vorneweg, Fabian, die Geschichte, da musste ich mich direkt an mein erstes Mal erinnern. Das war in dem damaligen Peugeot von meinem Chef. Wie, vom Chef? Ja, ja. Aber nicht mit dem Chef? Nein. Ich hatte halt auch übers Internet eine tolle Frau halt kennengelernt, und wir haben uns dann auch irgendwo ineinander verliebt und haben uns dann auch getroffen, und ich habe mir den Wagen vom Chef geliehen, und das war ein Peugeot Partner, das war so ein Transporter, Kleintransporter, hinten keine Fenster halt, aber riesen Fläche hinten, und habe dann auch praktisch Kissen und alles mitgehabt. Ich habe einfach mal vorausgeplant, und dann hatte ich wirklich mein erstes Mal mit der Frau dann hinten auf dem ruhigen Parkplatz in diesem Peugeot Partner. Wenn das der Chef erfahren hätte. Also das Auto kann ich empfehlen, ist sehr gut. Du hast dem Chef aber nie erzählt, was für Schweinereien da. Nee, der ganz tragisch, der ist leider an Krebs gestorben, also naja. ganz Das ist ein anderes Thema. Sehr traurig, aber ja. Naja. Nee, so. Aber mein eigentliches Thema ist, und wo ich mir auch selber andauernd drüber nachdenke und mich frage, warum mich das geritten hat, ist die Firma Rover. Also mein erstes Auto war ein Rover, und den habe ich mit meinem Opa zusammen gekauft halt. Und ja, also wir reden über die Geländewagen. Oder? Nee, das ist ja Land Rover. Achso, die Limousine, genau. Die gibt es ja gar nicht mehr. Ja, genau, die Firma hat Konkurs angemeldet, genau. BMW hat hier ja ziemlich runtergewirtschaftet, die wollten ja eigentlich nur mit dem Mini haben. Ja. Und um an das Patent von Mini ranzukommen, das gehörte ja Rover. Genau, hat BMW das gekauft, und ja, genau. Und Mini haben sie aufgepeppt, und Rover ist untergegangen. Ja, und dann stand Rover da alleine und finanziell am Boden und ja, wollte auch niemand haben irgendwie oder unterstützen und dann sind die natürlich pleite gegangen. War auch ziemlich traurig, ich habe das alles verfolgt, ich habe auch Zeitungsausschnitte gesammelt. Also es war dein Auto damals, du hast das sehr gut gefunden und gemocht. Ja, wobei das war ein Baujahr 94, noch so ein Metro, der wurde dann Rover 100 genannt und ist ein bisschen größer als ein Mini halt und war dann auch so, hatte ich eine Menge Spaß bei, aber ist dann auch leider nicht gepflegt worden vom Vorbesitzer und eine Menge Geld reingesteckt und damals war ich in der Ausbildung. Ja. Und dann, ja, und dann. Was ist heute? Heute, jedenfalls, mein Problem ist, ich habe mir jetzt meinen 22. Rover gekauft. Ach, den 22. gebrauchten? Ich bin jetzt 30 Jahre alt und das ist mein 22. Auto. Und immer ein Rover? Immer, ja, okay. Also immer ich habe sogar gebrauchte eine Liste angelegt gestern, als ich gehört habe wegen dem Thema und habe das vorbereitet. Und da sind vier Mazda dazwischen. Aber ansonsten, der Rest ist alles Rover gewesen. Also soweit ich mich erinnere, hatten diese Rover-Autos, du mögst mir es verzeihen, wenn ich sage, nicht den dollsten Ruf. Das lag aber auch daran, es lag eigentlich am Ruf mehr oder weniger. Also es gab gewisse Modelle, wo Honda sehr viel mitgespielt hat. Okay, gehen wir nicht in die Details. Du findest es, also findest die. Kannst du es erklären, was dich so fasziniert an diesen Autos, dass du mit deinen zarten 30 Jahren fast 22 Rovers jetzt schon hast? Einmal, es hat nicht jeder, ja, ganz klar. Es ist ein Hingucker, weil man denkt dann, na gut, viele Autos sehen ziemlich gleich aus, kann man auch sagen, ist das ein Ford? Dann habe ich immer gesagt, nein, ist ein Rover. Oh, ein Rover. Dann wurden die auch schon hellhörig. Mhm. Rover. Manche haben davon noch nie was gehört. Also es war ganz interessant. Aber also das Außergewöhnliche ist es. Wobei ich es auch gerade zugeben muss, so richtig vor Augen habe ich auch kein Modell. Vielleicht das letzte Modell, was so ein bisschen an Ford Mondeo an sich angeglichen hat. Kann das sein? Nee, eigentlich ist es ja die Karosserie von Honda. Aber Honda Concerto sagt auch nicht viel, weil der ist auch selten gebaut worden. Aber die Karosserie ist halt gleich. Also man kann das schon mit einem Ford Escort vergleichen, so mit dem Cabrio. Also mein letzter Rover ist jetzt halt ein 216. Und den... Aber das ist doch verrückt, wenn man sich so viel immer dieselben Autos kauft, dieselbe Marke kauft. Ja. Ist mir noch nicht genug erklärt mit, das ist außergewöhnlich. So außergewöhnlich ist er eben nicht, weil er schon verwechselbar ist mit anderen. Ja, wenn du jetzt wenn du jetzt einen Defender genommen hättest von Land Rover, der ist schon außergewöhnlicher. Aber warum? Es ist dieser speziell englische Flair. Es ist eigentlich ein Auto, was sich der normale Mensch leisten kann, ja. Also der Normalverdiener leisten kann, aber dann halt mit diesen Extras drin, wie Ledersitze, also dieser englische Flair ist da drin. Und der hat es mir irgendwie angetan. Du fühlst dich so ein bisschen wie Prinz Charles, wenn du dann fährst. Ich hatte ja, wie gesagt, der letzte Wagen, den ich hatte, war ein Mazda und ich war totunglücklich und jetzt habe ich wirklich mir 5 Stunden lang ein Auto angeguckt und dieser Rover hat es mir absolut angetan. Das ist ein 216i Cabrio. Den hatte ich schon vorher, deswegen traue ich auch diesem Wagen hinterher. Aber also du bist auch völlig autoverrückt, höre ich schon. Ich bin total verrückt. Total verrückt. Was machst du vom Beruf? Ich bin gelernter Koch. Also in ganz anderen Branche. Ja, hast du eine Frau? Ich habe eine Freundin, ja. Und? Die sagt auch, ich habe eine Macke, aber die liebt mich halt mit dieser Macke. Ich habe andere gute Vorzüge halt. Verbringst du mehr Zeit mit und in dem Auto als mit deiner Freundin? Nein, auf keinen Fall. Also ich versuche es dann zu verstecken, aber nee, so schlimm ist es nicht. Und die Freundin darf auch immer mitfahren mit dem Auto? Die darf auch immer mitfahren, also das ist nicht das Problem. Nur mir sagen halt auch viele schon, du hast eine Macke und... Also mein Problem ist auch, dass ich darüber nachdenke und wenn ich dann so diese Liste, die habe ich gerade vor mir liegen, erschrecke ich mich auch so ein bisschen, weil es geht ja tierisch ins Geld und tierisch, das glaube ich auch. Wann ist der Zeitpunkt erreicht, wo ich sage, okay, dieser Wagen ist ein Gebrauchtwagen, der hat eine Macke, kümmere dich darum und verkauf ihn nicht wieder und dass ich nicht weitermache. Die Liste darf auf keinen Fall länger werden. Ich meine, irgendwann trennt man sich natürlich von einem Auto, aber das ist nicht der normale Werdegang. Wie viel Geld insgesamt hast du schon ausgegeben? Hast du es mal zusammengerechnet? Um die 20.000 Euro. Und ich habe damals auch Kredite aufgenommen. Okay, da bin ich jetzt, Gott sei Dank, habe ich diese 20.000 jetzt halbiert und das ist nur noch ein Kredit, wie gesagt, und da will ich auch runterkommen und ich habe mir auch geschworen, ich nehme auch keine Kredite mehr auf. Das muss ich wirklich sagen, bei allem Verständnis für dieses Hobby, nicht auf Kreditbasis. Autos nie auf Kreditbasis. Außer auch wirklich gespart worden, das Geld. Genau, ja? Also ein Auto, finde ich, muss man sich leisten können oder man lässt es sein. Genau, so schlau bin ich Gott sei Dank dann auch irgendwann geworden. Und ich bin dann auch irgendwann so von diesen Krediten in die Enge getrieben, dass das meine Freiheit auch gefährdet. Genau. Ich konnte ja auch teilweise nicht mehr ruhig schlafen. Also, und dann wird's ernst. Dann wird's ernst, genau. Und ich kann jedem auch empfehlen, spart lieber eine Zeit lang. Ja. Dann habt ihr keine Zinsen und so eine Gelegenheit für so ein Auto kommt immer wieder, guckt euch einfach um. Natürlich. Also ich kann allen Autofanatikern, dann das Geld nicht haben, spart einfach und dann kauft euch das, wenn das Geld da ist. Den jetzigen hast du wie lange? Den jetzigen habe ich jetzt gerade erst gekauft. Wie gesagt, ich habe mir 3 Stunden den angeguckt und 2 Stunden über den Preis verhandelt. Also das war ein echter Kampf. Und du hast den bekommen für? Ich habe den, also wir wollten 1.900, ich habe den für 1.650. So, wir können ja mal eine Vereinbarung treffen, den fährst du jetzt 4 Jahre mindestens. Mindestens. Sagen wir 5. Aber hallo. 5. Okay. Das glaubt mir keiner. Hannes, danke für deinen Anruf und fahr es ein bisschen runter, aber du hast es, glaube ich, alles schon selbst gut problematisiert für dich. Ja, dass du da nicht zu sehr in die Spirale kommst. Ganz tolle Sendung hast du, Domian. Das Dankeschön, Hannes. Toll. Sehr nett von dir. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ebenso. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Und hier ist Steve, 19 Jahre. Hallo, Steve. Jo, hallo. Hallo. Jo, ich sollte mal anrufen wegen dem Thema Auto. Genau. Und meine Geschichte ist im Endeffekt, ich habe ein Audi-Geschenk gekriegt von meinen Eltern. Was für einen? Ein TT, ein silbernen. Ein schönes Ding. Sehr schick, ja. Ich habe mit 19 habe ich meinen Autoführerschein gemacht und hatte mich gefreut auf Auto und dachte mir, ich komme nach Hause und mein Vater verdient nicht gerade wenig. Ja. Und dadurch war ich mir halt relativ sicher, dass ich ein Auto kriege. Ja. Bin nach Hause gekommen, habe halt kein Auto gekriegt, war ein bisschen gefrustet, bin am nächsten Tag wieder nach Hause gekommen und hat auf einmal ein Audi vor der Tür stehen. Hab ich mich gefreut. Ja, wir sagen mal eben, sag du mal eben den Leuten, die sich nicht so in den Preisklassen auskennen, wie viel Wert hat der? Ein Audi weiß ich jetzt selber nicht genau, aber ich würde mal so schätzen, 45.000 bis 50.000 Euro fängt das an, wenn man das so eine. Also so deiner, den du hast. Ja. Ja. Das ist schon eine erhebliche Stange Geld für ein mal geschenktes Auto. Ja. Aber hallo. War auch als Neuwagen so. Und im Endeffekt lief das dann so ab, dass ich dann das Ding auch genutzt hat und dadurch, dass ich vorher Rennmaschine gefahren bin, auch relativ sportlich unterwegs war. Das heißt, du bist gerast wie ein Irrer? Ja, das gar nicht mal. Aber sagen wir mal, da wo ich Gas geben konnte, habe ich Gas gegeben. Nennen wir es so, okay. Ja. Und dann? An eines Tages nach der Schule wollte ich halt ausparken. Und das Heck von meinem Lehrer stand direkt zu dem Heck von meinem Auto. Mhm. Und ich wollte dann halt sportlich raus. So, neben mir noch eine Freundin gehabt. Dachte ich mir mal raus. Und er hat auch zurückgesetzt. Und im Endeffekt habe ich den Wagen meines Klassenlehrers komplett zu Schrott gefahren. Also da geht gar nichts mehr. Wie durch dieses Rangieren? Ja, durch das Rangieren. So, ich bin halt schnell raus und erst genau in dem gleichen Moment. Ich wollte halt so halt nach hinten raus und habe halt nach rechts eingeschlagen, dass ich links rauskomme. Und er hat wirklich genau das gleiche Feuer gehabt, ja. Und im Endeffekt sind dann beide auseinandergeprallt. Und dann habe ich ihm halt den kompletten Kofferraum, die komplette linke Seite ab der Mitte, ist komplett eingedrückt gewesen. Und ein Auto? Mein Auto sah so ähnlich aus, hat aber nicht so viel abgekriegt wie seins, also es ist noch fahrtüchtig. Ja. Sein Auto dadurch, dass halt hinten so viel kaputt ist, ist es halt nicht mehr irgendwie, dass es auf der Straße fahren darf. Hast du gerade gesagt, das war die gleiche Marke? Gleiche Marke, das ist ein Mercedes gewesen. Ja, achso. Mhm. Also seiner, ein schwarzer Mercedes, ich glaube CL oder so. Mhm. Auf jeden Fall halt auch ein relativ neuwertiger Wagen, nicht eine alte Krücke. Ja, und das Ding ist, dass hinten in seinem Kofferraum noch Gitarrenverstärker drin waren oder irgendwelche Boxen. Ach du je. Und noch eine Gitarre oder sowas. Und ich bin ja selber auch Gitarrist und da hat es mir natürlich das Herz zerbrochen, dass ich ihm das alles zerscheppert habe. Ist ja ein riesen Versicherungsschaden. Ja, also nur der Schaden von dem, was eingedrückt ist, liegt bei 9.700 und ein bisschen. Mhm. So, und... Aber da kommt noch mehr hinzu, wahrscheinlich. Ja, das läuft jetzt ja gerade nochmal zusätzlich. Versuchung hat gesagt, hier, pass auf. Was schätzt du, wie hoch der Gesamtschaden ist von deinem Auto? Also ich kenne mich ja mit Gitarren aus und das, was er da an Gitarre hat, also die Gitarre liegt Nee, nicht nur Gitarre, das der gesamte Schaden von dem Unfall. 16.000, 17.000 Euro. Boah, das zahlt eine Versicherung jetzt. Ja, nicht wirklich. Von den 9.000 Euro, die jetzt erstmal raus sind wegen dem Auto, ja, da liege ich jetzt bei 2.500, die ich selber zahlen soll. Oder bezahlt der Papa das? Nee, Papa zahlt das nicht. Nee? Papa hat gesagt, pass auf, das Auto bezahlt und ja, im Endeffekt darfst du es selber zahlen. So, ich habe jetzt zwar ein neues Auto gekriegt, wieder ein Neuwagen, wieder ein Sportwagen. Ja, jetzt müssen wir leider Schluss machen. Steve, tut mir total leid, die Sendung ist gleich rum. Wir lassen es mal so offen. Sei vorsichtig mit dem Fahren, kann ich nur sagen, und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich auch. Danke, ciao. In der Technik, Tobias Fritz. Morgen sind wir wieder da. Eine Radio ist live, eine wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch eine gute